Yeah. STM, Rich Muff. Ich bin taufrisch, sodass die Leute über mich reden. Der Typ, der float shit, so mal Sonne, mal drüber bis Regen. So verführerisch wegen, ich hab halt das gewisse Etwas. Mit jeder Menge Extras, ich mein Film hier übers Textblatt. Was ein Übereffekt, dass ich Stimmen höre und Farben sehe. In der nächsten Stufe sind es dann Tiergeräusche und Fabelwesen. Gerade eben wollte ich noch nebenan in den Laden gehen. Doch nicht vergessen, vorher noch trotz Glatze die Haare legen. Baden gehen, Rasen mähen, ihr hört, was ich mit Shit so meine. Mein alltäglicher Wahnsinn lasst nix durch wie eine Windschutzscheibe. Dann gibt es Tage, an denen ich über einen Tiefpunkt schreibe. Okay. Mein Leben ist ein Magazin, täglich eine neue Titelseite. Yeah. Genug Geschichte, bin zuversichtlich, wenn ich in die Zukunft blick. Rundum glücklich bleiben die guten Dinge doch nicht unverrichtet. Nein. Ich zeig euch Deppen mal, wer von uns die Unterschicht ist. Auch wenn ich meine Fehler, bleib ich jedem Menschen unverpflichtet. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Das ist übertrieben. Wie Ruhe, sich ein Bier teilen zu wollen. Zeig das alles. Sich ein Schießeisen holen. Es lebe die Freiheit. Viva la Revolution. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Ohne den Anspruch kultiviert sein zu wollen. Nein, mach das Bier noch mal voll. Wer heute bezahlt, ist mir doch egal. Was für ein verrücktes Scheißding. Kritzel grad ein paar verfickte Bars. Nipp am Glas, nix am Arsch, verflixt doch mal schon wieder da. Stimmte nicht das Timing? Was ein bescheidener Einstieg. Rich ist sofort da wie der Transporter. Deine Clique, die Ordner, zelebrieren die Sportart. Deine Lines bin ich wie Norma. Meine Rhymes kenn ich für Orcas. Deinheit ist mein Wort zum Sonntag. Mein Hype wird sofort gekontert. Ich läute sein per Gongschlag und geb nen Scheiß auf Vorteil. Front ist hart mit Bong im Arsch. Danach Sonderfahrt zum Hollandmarkt. Nicht, dass ich nicht Holland mag, Herr Kommissar. Doch ich find die da schon ein bisschen sonderbar. Komm mal klar. Tarnkappe auf, schizophren an der Cover. Hangel mich an der Wand entlang, ganz langsam. Und klammer mich per Klammergriff an der Mauer fest. Langsam bröckelt die Mauer weg, hauch den Rest meiner Staublunge in den Dreck. Wieder mein schlimmstes inneres Ich aufgeweckt. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Das ist übertrieben. Wie Ruhe, sich ein Bier teilen zu wollen. Zeig das alles. Sich ein Schießeisen holen. Es lebe die Freiheit. Viva la Revolution. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Ohne den Anspruch kultiviert sein zu wollen. Nein, mach das Bier noch mal voll. Wer heute bezahlt, ist mir doch egal. Ihr glaubt, ich hör auf mit dem Scheiß, aus und vorbei. Now ich schau meine Rhymes am laufenden Band raus. Brauch meine Zeit, außerdem ein Beat, der Bounce zum Aufnehmen wär geil. Bitch, Ben, baut mir noch ein, damit Fans wieder aufgehen im Wald. Glaub mir, ich sorge für Schweiß. Live, ordnet euch ein wie Soldiers in Reihen. Kommt mal vorne und schreit, Smordon for life. Das ist nicht auszuhalten, lass uns ausrasten, das Haus einreißen. Wir hauen auf die Scheiße, auf die Kopf, die Streife. Wenn das blaue Stein trifft, ohne Zweifel, enorm extrem. Warm up, die Crowd sollte nach vorne gehen. Gehen, bevor Smalltalks Flow Monster auferstehen. Let's get it on, bester Act, gut in Form. Yes, M ist im Rap, shit der Chef. Wie der Don in dieser Band, jeder Pro SCM. Captain Manolo, jetzt geht's eng. Recht nach oben, wie für Jetpack-Piloten. Zeiten N, dann sich Holmes. Mit Rich im Backpacker teilen, wir holen Rappern jetzt das Gangsterverbot. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Das ist übertrieben. Wie Ruhe, sich ein Bier teilen zu wollen. Zeig das alles. Sich ein Schießeisen holen. Es lebe die Freiheit. Viva la Revolution. Yeah, guck wie wir drei jetzt hier rollen. Ohne den Anspruch kultiviert sein zu wollen. Nein, mach das Bier noch mal voll. Wer heute bezahlt, ist mir doch egal.